цыганка с картами. Дорога дальняя. Дорога дальняя. Казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Herzlich willkommen zum Podcast Orte des Gedenkens. Sie hören den ersten Beitrag einer monatlich erscheinenden Hörstückreihe. Im Folgenden wird die Methode vorgestellt, die den Podcast-Beiträgen zugrunde liegt. Der Gegenstand der einzelnen Beiträge sind Gedenkorte und Mahnmäler in Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg, die in Gedenken an den stalinistischen Massenterror von 1937 bis 1938 errichtet wurden. Zum einen wird sich authentischen Orten gewidmet, also Schauplätzen des stalinistischen Massenterrors. Zum anderen erfahren Sie mehr über die Standorte ausgewählter Mahnmäler, die keine unmittelbaren Zeugen der Verbrechen des Sowjetregimes wurden. In den Podcast-Sendungen wird auf die genaue Beschreibung des Gedenkortes sowie seiner Umgebung besonderen Wert gelegt. Dadurch soll die Frage geklärt werden, in welchen kulturellen Raum der Gedenkort eingebettet ist. Die wichtigsten Etappen bei der Vorbereitung der Beiträge waren die Exkursion zu den Mahnmälern und Gedenkorten sowie deren Dokumentation. In einem nächsten Schritt wurden Interviews mit Experten durchgeführt und Dokumente analysiert, die Aufschluss über die Entstehungsgeschichte des Gedenkortes gaben. Außerdem wurde sich mit der vorhandenen Literatur über den jeweiligen Gedenkort auseinandergesetzt. Die aus diesen Ressourcen gewonnenen Erkenntnisse werden in den Podcast-Beiträgen nicht isoliert von der Beschreibung der Gedenkorte und deren Umgebung wiedergegeben. Vielmehr wurde versucht, historische Fakten, die Besucherrezeption und die Bewertung der Ergebnisse in den beschreibenden Teil einzubeziehen. In der heutigen Sendung geht es um die Gedenkstätte am 12. Kilometer auf der Straße nach Moskau in Jekaterinburg. Am 12. Kilometer auf der Straße nach Moskau. Ein Mahnmal an der Autobahn. Wir verlassen Jekaterinburg auf der Fernstraße nach Moskau. Wir, das sind meine russische Freundin Tanja und ich. Ohne Tanjas Hilfe wäre es sehr viel schwieriger gewesen, den Denkmalkomplex zu erreichen. Einige Tage später werde ich im Büro der Internationalen Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge Memorial sitzen und erfahren, dass keine Bushaltestelle in der Nähe der Denkmalanlage eingerichtet wurde. Aus diesem Grund organisiert Memorial zweimal jährlich Busfahrten für Angehörige und Nachfahren. Tanja kennt den Weg. Später gesteht sie, dass sie das Denkmal selbst nie besichtigt hat. Dass sie jedoch regelmäßig auf dieser Schnellstraße unterwegs ist, um eine Gartenspatenanlage in der Nähe des Gedenkortes aufzusuchen. Dort schöpft sie für sich und ihre Familie frisches Trinkwasser, da das Leitungswasser in Jekaterinburg ungenießbar ist. Wahrscheinlich ist sie auf ihrem Weg zur Wasserstelle auf den blauen Wegweiser am Straßenrand aufmerksam geworden. Das Wort Memorial weist auf die Abfahrt zur Gedenkstätte für die Opfer der politischen Repression von 1930 bis 1950 hin. Die Jekaterinburger beziehen sich auf das Denkmal lediglich mit den Worten Memorial oder 12. Kilometer. Es wird das erste Mal sein, dass Tanja diese Abfahrt nimmt. Wir gelangen auf eine Durchfahrtsstraße und parken direkt vor dem Denkmalkomplex. Tanja und ich sind nicht die einzigen Besucher dort. Eine Familie bereitet sich darauf vor, eine kurze Brotzeit einzulegen, bevor die Fahrt weitergeht. Mit Plastiktüten und Thermoskannen in den Händen bewegen sie sich in Richtung Denkmal. Ich blicke nach links in Richtung Straße. Autos rasen vorbei. Es ist laut. Auf der rechten Seite sehe ich das Denkmal. Gleich dahinter nichts als Wald. Wir gehen eine kurze Betontreppe hinab. Unser Blick richtet sich zunächst auf eine Mauer aus schneeweißen Metallplatten. Eine darauf befestigte schwarze Inschrift verrät, an welchem Ort wir uns befinden. Die Mauer wurde so ausgerichtet, dass man sie von der Straße aus sehen könnte, hätte man nicht einen Grünstreifen mit Birken zwischen der Straße und dem Parkplatz angelegt. Am linken Ende der Mauer werde ich auf eine weitere Inschrift aufmerksam. Zitat: Hier ruhen die Überreste tausender Ermordeter, die Leichen unserer unschuldig erschossenen Mitmenschen. Die Wahrheit über die Standorte der Massengräber und über die Todesursachen der Opfer lag viele Jahre im Dunkeln. Heute kennen wir ihre Namen. Wir verlangsamen unseren Schritt und verneigen unsere Köpfe vor ihren Gräbern. Zitat Ende. Über diese Inschrift wundere ich mich später sehr. Auf dem gesamten Gelände kann ich keine einzige Schautafel finden, die über die genaue Lage der Massengräber Auskunft geben würde. Am nächsten Tag, im Gespräch mit dem Präsidenten des Informationstouristischen Zentrums des Sverdlovsker Gebiets, Vadim Wiener, werde ich darüber aufgeklärt, dass sowohl die genaue Lage der Massengräber und deren Grenzen als auch die Anzahl der am Straßenrand begrabenen Opfer der stalinistischen Repression bis heute ungeklärt ist. Man geht von einer Opferzahl von ca. 18.500 Menschen aus. Kennen wir wirklich alle ihre Namen? Die schneeweiße Mauer, die auf schwarzem Granit errichtet wurde, hebt sich stark von dem graubraunen Waldboden ab. Einst ergoss sich der sie haltende Beton darüber. Seltsam unverbunden wirkt die erstarrte Masse mit ihrem Untergrund. Diese Mauer, denke ich, bildet nicht nur die Grenze der Asphaltierung, sondern auch die Grenze zwischen einem Ort, der Schauplatz tausendfacher Morde wurde, und einem Denkmal, welches versucht, an eben jenes Unrecht zu erinnern. Der Ort, das sind der Wald hinter dem Denkmal, die braune Erde, die Gräser und die bewachsenen Gruben, die um das Denkmal herum sichtbar werden. Dieser Ort ist das, was man nicht sehen kann, die Oberfläche eines Massengrabes. Warum dachten die Erbauer der Gedenkstätte, dass Beton, Granit, Metall und Marmor ein besseres Zeugnis ablegen würden als jener Ort? Im Gespräch mit Vadim Wiener erfahre ich, dass die Überreste einer Baracke des NKWD während der Errichtung des Denkmals niedergewalzt wurden. Das Gelände, auf dem die Erschießungen in den Jahren 1937 und 1938 stattfanden, war NKWD-Sperrzone. Von dem, was die sowjetische Geheimpolizei auf dem Gelände hinterließ, ist heute nichts mehr zu sehen. Wo sind Stacheldraht, Fundamente, Türen, Glassplitter, Schubkarren und sonstiges geblieben? Der Großteil fuhr auf den Kippern der Bauarbeiter davon. Einige Zeugnisse konnten jedoch gerettet werden. Zwei engagierte Mitarbeiter von Memorial Jekaterinburg zeigen mir die Schätze, die sie geborgen haben. An einer Wand im Büro von Memorial lehnt eine halb verrottete Holztür ohne Schloss. Anscheinend wurde das Schloss mit Gewalt herausgerissen, da das Holz an jener Stelle völlig zerfasert ist. Der dunkelbraune Lack ist brüchig und hat sich an den meisten Stellen vom Holz abgelöst. Rostige, verbeulte Metallbeschläge halten die groben Holzplatten zusammen. In welche Art von Raum diese Tür hineinführte, erkenne ich an der kleinen Falltür und dem Guckloch, welches die Kontrolle über den Gefangenen gewähren sollte. Am anderen Ende des Raumes, in einem Holzregal, werde ich auf einige vergilbte, mit Schreibmaschine beschriebene Blätter hingewiesen. Das mit Reißzwecken festgehaltene Papier hat Albert Dumanowski, der Sohn von zwei Verfolgten des Sowjetregimes, mit den Namen von 88 Erschossenen beschrieben. Darüber lese ich die in handgeschriebenen Druckbuchstaben verfasste Überschrift. Zitat: Hier, vor 55 Jahren, am 7. März 1938, wurden in einer Nacht 88 Menschen erschossen. Alle wurden 1956 rehabilitiert. Ewiges Gedenken. Hier sind ihre Namen. Zitat Ende. Dies war die erste Gedenkvitrine, welche auf dem Gelände des heutigen Denkmals montiert wurde. Da stehen sie nun, eine Gefängnistür als einstiger Zeuge des Unrechts und die Listen mit den Namen von Erschossenen als ein erster Versuch, an jenes Unrecht zu erinnern. Sie wurden von dem Ort des Geschehens verbannt und stehen nun im Keller eines Hauses im Hinterhof auf der Ulica Lenina 99 in der Stadt Jekaterinburg. Kehren wir zurück zum 12. Kilometer auf der Straße nach Moskau. Tanja und ich sind am Ende der Mauer angelangt. Dahinter erblicke ich einige Mülltonnen und ein nicht fertiggestelltes winziges Backsteinhäuschen. Es sieht so aus, als ob dort eine Toilette entstehen sollte. Ungefähr 10 Meter von dem Backsteinhäuschen entfernt wurde ein quaderförmiges Gebäude von der Größe eines geräumigen Einfamilienhauses errichtet. Die Inschrift an der Vorderseite des Hauses lautet, Zitat, Sie haben den Trunk einer unschuldigen Verurteilung bis zur Gänze geschmeckt. Zitat Ende. Links neben der Eingangstür werde ich auf die einzige Schautafel, die ich auf dem Gelände finden kann, aufmerksam. Es handelt sich um ein Schema, welches den Aufbau des Denkmalkomplexes erläutert. Die Umrisse der Gedenkstätte erinnern mich stark an den Grundriss einer Festung. 46 Stelen weisen dem Besucher den Weg um die ovale Anlage herum. Diese Stelen wirken auf mich wie Mauern, die das Innere schützen sollen. Der Gehweg führt an deren Außenseite entlang. 7 Auslassungen zwischen den Stelen machen Platz für kleinere Wege, welche alle in Richtung des Zentrums weisen. Die Anlage ist strahlenförmig konstruiert. Der Gehweg verbreitert sich genau gegenüber den Aussparungen zwischen den Stelen. 5 halbkreisförmige Einbuchtungen stören die gleichmäßigen Außengrenzen der Anlage. Das Aussehen jener Einbuchtungen erinnert mich an Geschütztürmchen, sogenannte Tourelle, die zur Verstärkung von Festungsanlagen dienten. Was werde ich dort anstelle von Feuerwaffen vorfinden? Wer vor jenen Einbuchtungen innehält und sich in sie hineinstellt, kann das Zentrum des Denkmals von 3 Seiten aus betrachten. Auf dem Schema ist dieser Mittelpunkt mit der Zahl 4 gekennzeichnet. Worum handelt es sich dabei? Ich lese in der Legende nach, Zitat, Gedenkzeichen mit der Abbildung der Symbole der Hauptreligionen, der orthodoxe Glaube, das Judentum, der Islam und der Katholizismus. Zitat Ende. Ich lasse meinen Blick weiter über die Legende gleiten. So erfahre ich, dass das im Bau stecken gebliebene Backsteinhäuschen tatsächlich eine Toilette werden sollte. Nun wird mir auch bewusst, dass das gelb angestrichene Häuschen, vor dem ich gerade stehe, ein Museum ist. Und doch lässt das Schema viele Fragen offen. Es wird zwar darüber informiert, dass die Stelen Metallplatten mit den Namen der Erschossenen tragen. Jedoch der Versuch, die Anordnung der Namen und ihre jeweilige Position zu kennzeichnen, ist leider fehlgeschlagen. Auch nach längerem Betrachten erfasse ich das System hinter den vielen Buchstaben und Zahlen nicht. 2 Tage später stellt mir ein junger Mitarbeiter von Memorial, Wladimir Privalov, eine Webseite vor, die er gerade zur Behebung eben dieses Problems konzipiert. Die Adresse lautet ek12km.ru. Unter der Rubrik Materialog verbirgt sich die Darstellung eines Schemas der 46 Stelen. In einiger Zeit soll Hinterbliebenen die Möglichkeit gegeben werden, vermittels Klicken auf den Anfangsbuchstaben des Familiennamens eines Angehörigen die Position desselben auf dem Schema zu ermitteln. Endlich verlasse ich die grafische Wiedergabe des Denkmals und begebe mich neugierig auf den Gehweg, der um das Denkmal herumführt. Während ich an der ersten Stele entlang gehe, werde ich von dem wütenden Bellen eines Schäferhundes aufgeschreckt. In kämpferischer Haltung springt er auf die Stele, vor der ich gerade stehe. Die Kette, an die dieses wütende Tier angebunden ist, bewahrt mich vor weiteren Übergriffen. Ich atme auf. Unangenehm berührt mich diese Begegnung. Wem gehört dieser Hund? Wohnen hier Menschen? Ich kann niemanden sehen. Ich beschließe, diesen Fragen später nachzugehen. Der Weg führt mich weiter an den Stelen vorbei. Ich halte mehrmals inne, vertiefe mich in die vielen Namen, Geburts- und Todestage der Opfer. Immerhin hat man die Namen in alphabetischer Reihenfolge aneinandergereiht. Dennoch trägt dies nicht maßgeblich zum schnelleren Auffinden der Angehörigen bei. Das Denkmal wurde in 3 Etappen erbaut. Daher beginnt auch das Alphabet 3-mal. In die engen Zwischenräume zwischen Metallplatten und Stelen wurden vielfach bunte Kunstblumen, an einigen Stellen auch frische Schnittblumen hineingepresst. Ich erreiche die erste der 5 Einbuchtungen, deren Form mich so sehr an Geschütztürmchen erinnern. Anstelle von Schusswaffen sehe ich eine Sitzbank, welche in Richtung des Zentrums ausgerichtet wurde. An allen 5 Einbuchtungen steht mindestens eine solche Bank. Sie geben den bejahrten Besuchern eine Gelegenheit, sich auszuruhen, den Nachdenklichen die Möglichkeit zur Kontemplation. Einige Stelen wurden auch an der rechten Außenseite des Weges installiert. Ich blicke dahinter und entdecke, genau zwischen Wald und Denkmal, einen Gemüsegarten. Scheinbar lebt hier tatsächlich jemand. Bei weiterem Voranschreiten stelle ich fest, dass an diesem Ort nicht nur mit Hilfe des offiziellen Denkmals an das geschehene Unrecht erinnert wird. Vielmehr stoße ich im Verlauf meines Rundgangs auch auf alternative Gedenkzeichen. Das erste Gedenkzeichen, dessen ich gewahr werde, ist eine laminierte Pappe, die an eine Fichte genagelt wurde. Auf dieser Pappe sind die Namen von erschossenen Perma-Offizieren aufgelistet. Wer hat sie dort angebracht? Angehörige, die Nächsten, lese ich am unteren Rand rechts. Vielleicht haben sie die Namen ihrer Angehörigen und Freunde nicht auf den Metallplatten des Denkmals finden können. Ganz sicher jedoch hofften und hoffen sie darauf, dass jene Liste die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden auf sich zieht. Auf der Hälfte des Weges bemerke ich weitere Gedenkzeichen, die nicht zum Denkmalkomplex gehören. Dies sind 3 winzige Nadelbäume, umzäunt von quaderförmigen Gitterchen. Aus den daran befestigten Gedenktäfelchen entnehme ich, dass diese Bäumchen auf Initiative der Gesellschaft der Opfer der politischen Repression gepflanzt wurden. Auffällig ist auch die Fotografie eines jungen Mannes an einem Baum. Sein Bild, sein Name, sein Geburtsjahr und der Tag, an dem er gewaltsam aus dem Leben schied, wurden auf einem ovalen Emailleschildchen verewigt. Ich bin am Endpunkt meines Rundgangs angelangt. Ich lasse die Stelen hinter mir und wie zum Zeichen meines Übergangs gehe ich einige Treppenstufen hinauf. Der Platz, auf dem ich nun stehe, ist groß. Am gegenüberliegenden Ende erblicke ich die schneeweiße Mauer. Ich wende mich nach rechts. Am äußersten Rand des Denkmalkomplexes erblicke ich einen grauen Granitblock von der Größe und Form eines Grabsteines. Er ruht auf einem niedrigen blanken Sockel. Ich stehe vor dem Mahnmal für die namenlosen Umgekommenen der Gefängnisse und Lager. Die Errichtung dieses Memorials im Jahr 2004 geht ebenfalls auf die Initiative der Gesellschaft der Opfer der politischen Repression zurück. Dieser Vereinigung wurde die Betreuung der Gedenkstätte übertragen. Mich auf den Ausgangspunkt meines Rundgangs zubewegend, umrunde ich ein riesiges Anbetungskreuz aus schwarzem Marmor. Es thront in der Mitte des Platzes. Im Zentrum des Kreuzes wurde ein weißes Kreuz zum Zeichen der Unschuld der Erschossenen eingefügt. Es deutet auf das Zentrum der Denkmalanlage hin. Was auf dem Schema als ein winziges Quadrat abgebildet wurde, entpuppt sich nun als ein ca. 2,5 Meter großer grauer Obelisk auf einem quaderförmigen Sockel. Die 4 Seiten des Sockels zeigen in alle Himmelsrichtungen. Auf jeder der 4 Seiten erkenne ich jeweils ein Symbol der 4 Hauptreligionen: das orthodoxe Kreuz, den Judenstern, das katholische Kreuz und den Halbmond mit Stern. Ich verlasse die Mitte des Gedenkortes und bewege mich in Richtung Museum. Nun möchte ich in Erfahrung bringen, ob es eine Möglichkeit gibt, in das Museum zu gelangen. Als wir zu Beginn an der Eingangstür zogen, war sie fest verschlossen. Tanja hat an der Rückseite des Museumsgebäudes eine weitere Tür erspäht. Wahrscheinlich wohnen eben dort die Besitzer des Hundes und des Gemüsegartens. Wir machen uns durch Klingelzeichen bemerkbar. Nach einiger Zeit öffnet uns ein ungefähr 16-jähriger Junge. Verschlafen schielt er in unsere Richtung, ohne jedoch Blickkontakt aufzunehmen. Wir wollen wissen, wie man in das Museum gelangen kann. Anstatt eine Antwort zu geben, fragt er entgeistert zurück: Welches Museum? Vom Leiter der Gesellschaft der Opfer der politischen Repression, Viktor Michailowitsch Tscherkassow, erfahre ich einige Tage später, dass das Museum nur zweimal jährlich geöffnet wird. Eben dann, wenn Memorial die Sonderbusfahrten für Angehörige und Interessierte organisiert. In einem Monat erkunden wir die Umgebung des Lubjanka-Platzes in Moskau. Dort wurde das heute bedeutendste Moskauer Mahnmal für die Opfer der politischen Repressionen aufgestellt. Schalten Sie wieder ein. Den Podcast zur Sendung finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Auf Wiederhören. Все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.